Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minzhong Isori zufolge fand am 14. Mai auf dem Platz Minzu in Gwangju die Kundgebung der Arbeiter und Bevölkerung zum 36. Jahrestag des Gwangjuer Volksaufstandes vom 18. Mai statt. Veranstalter waren der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und der Verein der progressiven Kräfte Südkoreas. Daran nahmen der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften, der ständige Vertreter des Vereins der progressiven Kräfte, Arbeiter, Bauern, Jugendliche, Studenten und Parlamentarier der oppositionellen Parteien aus allen Gebieten Südkoreas teil. Auf der Veranstaltung wurde eine Resolution für den Kampf veröffentlicht, in der es hieß, dass der Kampf von Mai nicht zu Ende gegangen sei und bis heute kontinuierlich fortgesetzt werde. Die erfolgreiche Verurteilung der gegenwärtigen Regierung in allgemeinen Aprilwahlen durch die Kraft des Volkes verlange einen noch aktiveren Kampf. Nach dem Meeting gingen die Teilnehmer zur großen Volksdemonstration über.